Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, das tat er aus Liebe zu uns Menschen. Jeder, der ihn annimmt, jetzt Vergebung findet in Jesus Christ. Gottes reine Liebe, sie bleibt ewig, wenn auch alles andere hier vergeht. Doch bleiben wir nur stets in seiner Liebe, dann bleibt Gott in uns. Liebt einander, wie ich habe euch geliebt. Dies Gebot gab damals uns der Heiland. Doch aus eigener Kraft werden versagen wir. Gott spricht, bleibt in mir. Gottes reine Liebe, sie bleibt ewig, wenn auch alles andere hier vergeht. Doch bleiben wir nur stets in seiner Liebe, dann bleibt Gott in uns. Mancher Tag im Leben kann auch stürmisch sein, will den klaren Blick zum Himmel trüben. Denkt dran, Gottes Liebe trägt euch Tag für Tag, was auch kommen mag. Gottes reine Liebe, sie bleibt ewig, wenn auch alles andere hier vergeht. Doch bleiben wir nur stets in seiner Liebe, dann bleibt Gott in uns.